Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischerkleidung in Schweighausen. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Rastatt Süd und Bühl immer noch ein kaputtes Auto in der Baustelle, deshalb 5 Kilometer Stau, die rechte Spur ist blockiert. Blitzer gehen bitte an die 0781 504 33 und die 11. Allen eine gute Fahrt! Socken aus, Hosen runter, der nackte Wahnsinn. Party, Party, Party. Das gibt's doch nicht. Hey, was geht hier an? Alles klar, Leute? Ist ja eine echt coole Party hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Showtime. You are about to witness non-stop music. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. comes the sunshine. Yo, it's summertime. Hit Radio Ohr. It's a beautiful day out there, so let's put on some real summer music. You know, it's summer in the city. And there we go. Los geht's ins Wochenende mit allerbester Laune. Sonne, Spaß und Partys ohne Ende. Freitag. Einfach näher dran. Lady. Just want it.

19.30 Uhr, halb acht am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Das haben wir mal wieder richtig Spaß, Nachtschwärmer. Aber was mir nicht Spaß macht, ist das hier. Er ist da. Al, hallo. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ja, grüß dich, Al, aber heute wirst du dich ein bisschen zurückhalten. Ich muss immer bedenken, ich komme extra wegen dir hierher. Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Das glaubst nur du, hä? Wieso bist du wieder so gereizt? Ach, toll. Ich habe nur den halben Tag gearbeitet, dann bin ich zum Essen gegangen, habe die Kreditkarte herausgezogen, dann haben die Schere rausgezogen und haben sie zerschnitten. Ja, warum? Weil sie überzogen war. Ja, genau. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Wow! Yeah. Hey, Team, back again. Ticket to Ricket, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen.

Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Kein Vorverkauf, nur Abendkasse. Es kommt aber jeder rein, normal. Mit dabei Kalle und Ralle, Gino Wild. Die Mallorca Beach Party, morgen im Codex. Einlass immer 22 Uhr. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey! Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zeh. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, herzlich willkommen! I'm ready to get up and do my thing. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Viel Spaß mit der Migräne! Das hier ist die endkrasse Hölle. Der gesendete Holzpflock durch die Ohren. Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinn! Total krass! Völlig ausgetrocknet! Und jetzt in dieser Show der absolute Höhepunkt! Hey DJ, give me a fat beat! Music please! Ja, das war noch nie da. Ultimate Warlord auf Freestyle. You can bring me in, you will go. Genau, 20 Uhr am Freitagabend. Hört sich cool an. Power Radio. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of... Another 60 minutes of your favorite music. More music starts now on radio. And because that's nur für dich. Heave your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on, come on. From the streets of Miami to presenting at the Grammys, con el molito de Jennifer. Maybe now you understand. Mr. Worldwide, Red One, and the beautiful Jennifer Lopez. Dale, we don't believe in defeat. That's why we're back for a three-peat. Hi, Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat, see, whoa, whoa. I got mames, mames by the boatloads. Yo tengo la canilla y el mojo. I'm saying dale, she's screaming YOLO. Jesus el lobo. Me la como. Whose name is double and all? Whose name's on the check and the ad and the O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for soul. I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned to a brand. But guess what? Here I am. Jenny from the block. Let's rock with you the plan. You push me harder. I'll do the same. Turn up this mother and let it. heute bist du wirklich gut drauf, ha? Hast du noch was vor hier, oder wie sehe ich das? Und noch stocknüchtern, das kann ich ja fast nicht glauben. Also, du kannst ruhig erzählen, dass ich Eindruck schinde bei den Weibern. Und dass Al Bundy nicht nur auf der Überholspur des Lebens fährt, nein, er lässt dabei auch noch die Reifen quietschen. Ja, was macht dich so sicher? Ich glaube, ich spinne hier. Ich gehe zu einer Schuhkonferenz. Was war das? In der neuesten Entwicklung im Schuhgeschäft. Aber du doch. Austausch von Schuhinformationen. Der Stand der neuesten Schuhtechnologie. Oh, das kann ich ja wohl nicht glauben. Du willst dich weiterbilden? Was sagt deine Frau dazu? Er versucht, Schuhe zu verkaufen. Er versucht, seine Frau zu befriedigen. Und nichts davon klappt. Ja, so ist es. Achtung, Hochspannung. Partytime! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Attention! Nachtschwärmer Spezial. And here we are, 3:30 in the morning. I can't get no sleep. göttlich. Faceless und Adele. I can't get no sleep. Acht Minuten nach 20 Uhr, Freitag, Power. Ja, mein, oh mein, oh mein. Jetzt Zugabe, Leute. Der Sommer ist immer noch da. Auf dem Mast im Radio, da macht's erst dann Spaß. Ich geh mit dir, wohin du willst, auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein.

Das hätte sich Falco nie träumen lassen, ha? Mit Flo Rida zusammen. Ja, ich habe jetzt die Kelly hier, die Kelly Bundy, die Tochter von meinem Freund Al. Und ich habe ihr gesagt, dass ich zum Peter Wackel gehe. Du hast Backstage-Pässe? Du musst mich da hinbringen. Aber natürlich, Kelly, ganz klar, gehst du mit mir mit? Wenigstens will mich jemand wegen meinem Verstand. Ja. Das ist ja noch besser! XXXL. Dreier Stecker auf zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Da blitzt es in den Boxen. Here we go again, again. Yes, the small town girl. Es war 8:30. Hallo Nachtschwärmer. Hier ist der Freitag. David Guetta mit Journey. Hey DJ. Here's a complete disc jockey show with Sighting Radio. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. I'll take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Kennt ihr, mein Freund, den größten Jingle-Produzenten aller Zeiten? Charlie Harper. Genau. Und Whisky-Freund ist er auch. Warum bin ich in deinem Bett aufgewacht? Säuferkoma. Ja, und warum und wieso? Oh, Charlie, du hast doch nicht... Nein, hab ich nicht. Warum denkst du immer das Schlechteste von mir? Weil du ein widerwärtiger Mensch bist, das hatten wir doch geklärt. Das ist wahre Freundschaft unter Brüdern. Sind Sie noch von gestern betrunken oder haben Sie schon nachgekippt? Fragt die Putzfrau. Ich sehe wunderbare Stimmen. Ich sehe verrückteste Rockband der Welt. Radio. Hit Radio. Einfach nur ran. Das ist der Wahnsinn. My no play. Fire me a ball. Original selector. Take me to the matador. He will know just what it's for. With my life, he will open every door. When the bullets and the rain, you need all the help you can. And the mariachi sings with the lonely man. The passenger side of his best friend's ride. Namen rausgehört, Garland Jeffries. Und ich sage Hallo, Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Okay, die doofe Witze-Ecke. Sagt ja jemand, ich hätte gern ein Pferd für meine Frau. Sagt der Pferdeverkäufer. Tut mir leid, Tauschgeschäfte machen wir nicht. Im Erotikshop lässt sich sie jede Menge Vibratoren zeigen. Aber keiner findet so ihren Gefallen. Bis sie plötzlich meint, ah, dieser da, der Rote mit der weißen Kappe, den kaufe ich, der gefällt mir. Der Verkäufer ganz verlegen, das wird nicht gehen. Das ist meine Thermoskanne. Von der Größe her vielleicht. Wir haben Freitag, wir haben Spaß. Und wir laufen uns langsam warm. Woher hier? Ja. 5, 6, 7, 8. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Das gibt's nur bei Radio. Das ist. Oh Mann, da falte ich im Kopf nicht auf. Aufhören. Super.

für Party und Stimmung sind wir immer bereit, ganz klar. Das ist die Party Alarm, das ist die Überschrift. You're in the mix with 90er Spezial. DJ, DJ. Spezial, ich schau mal kurz bei den Mails rein. Hey, hey, salut, Charlie, Grüße aus Frankreich, der Bernard aus Straßburg. Danke, Grüße gehen zurück. Dann wird gegrüßt der Alex aus Kapsweier. Through the Spezial. Absoluter Wahnsinn, eh? 90er! Schuhverkäufer nervt mich wieder ohne Ende. Al, was ist? Ich bin Bundy, Al Bundy. Ja, wissen wir. Ich bin gerade hier bei Charlie. Oh. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ich hoffe vom Radio, Al. Also, Al, wie sieht's aus? Was hast du für Absichten mit Kelly? Hm? Ja, ich will mit dir ausgehen. Das ist ganz günstig. Morgen ist nämlich der Peter Wackel im Codex. Und da wollte ich sie mitnehmen. Was meinst du dazu? Du willst Kelly gar nicht. Doch. Seit dem Augenblick ihrer Zeugung hat sie die Männer nur ruiniert. Der ist unmöglich, der erfindet alles. Also, mir ist es jetzt egal. Ich nehme die Kelle mit, ob es dir passt oder nicht. So ist es. Hast du versucht, irgendwas zu zählen? Wie die Sekunden, die dir zum Leben bleiben. Das droht er schon wieder. Also, ihr habt schon gesehen, das ist ein ungelöster Fall, aber ich werde mit der Kelly ausgehen. Wenn alle Stränge reißen, musst du halt gehen. Und wenn alles gut werden soll, musst du gehen. Oh Mann, ja, das ist scharf. Wo ist ist er denn? Also gleich kommt's wieder. Ja, ist ein kleiner Remix von Get Lucky. Ja, absolute Knüller zur Zeit, ja? Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Außer Kontrolle. Außer Kontrolle. It's Friday. It's Friday.

So, das war mein zweites Freestyle-Spezial. Ich kriege immer Mails, ich soll mehr Freestyle bringen. Also, Nummer 2 war das. Dankeschön. Der Sommer ist noch lang nicht vorbei. Serving up the hottest beats. Sommermäßig ist allerhöchstens Halbzeit, wenn überhaupt, nach Trauma. Genau. Ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and Gentlemen, welcome. This is the sound of bring the action. Slack up.

In den 70ern, im Kinzigtal. Da wollte eine Blondine unbedingt auch einen Männerberuf erlernen. Und dass sie sich beweisen kann, hat sie sich entschieden, Holzfällerin zu werden. Die haben sie alle ausgelacht. Dann hat sie gedacht, so, jetzt, euch zeige ich es euch. Sie hat sich nach Finnland ist sie gegangen oder geflogen oder gefahren. Dann hat sich da beworben und ist eingestellt worden. Dann ging sie in den Wald am ersten Tag und arbeitete. Am Abend ist dann so gewesen, dass die Holzfäller 10 Bäume gefällt haben und sie nicht mal einen. Dann ist sie zum Chef gerufen worden, dann hat er gesagt, ja, sie, hier ist doch ihre Motorsäge. Wieso ging da nichts? Und hat an der Schnur gezogen zum Starten. Dann hat die Blondine gesagt, was ist denn das für ein Geräusch? Die hat ohne Motorbewegung gesägt. Ja, da ist sie heute noch dran. Hallo Blondie, ist es nur Spaß. Blondes Haar, wie bin ich zu dir? Blondes Haar, wie bin ich zu dir? 17 Jahre blondes Haar. Das macht jeden Tag. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, dass ich mich einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn, totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Uhr am Freitagabend. Check.

Heute geht's wieder ab, immer Freitag sowieso. Heute ist im Codex die Hangover Beach Party. Natürlich die Poolareal noch da. Die Liegestühle, der Sand, alles wie gehabt. Und das macht einen Riesenspaß. Und heute gibt's die Aktion mit 5 Euro Bonusverzehr pro Teil. Also ihr bringt mit Badehose, Bikini, Sonnenmilch, Badetuch, Quietscheente, Schwimmflügel oder sowas ähnliches. Beim Eintritt vorzeigen. Es gibt 5 Euro je. Aber maximal nur 3 Stück. Und nur limitiert bis 24 Uhr. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Und ab 23 Uhr kommt ja live aus dem Codex Maximum Clubbing. Codex Club in Aachen. Donnerstags ist auch Codex-Tag. Nerd Gone Wild. Viele Aktionen, Euro-Shooter-Paar, Bottle-Aktion, Flotter 3er Wodka Energy, 4 Euro all night long. Und mit Nerd-Nachweis, Studenten- oder Schülerpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Ist das ein Angebot? Und dann kommt ja der morgige Tag. Der 10. August, Nachtschwärmer, Peter Wackel. Er hat ja mit dem Song Scheiß drauf, mein Lock heißt nur einmal im Jahr, hat er ja. Infos unter codex-club.de. Da hat er ja dem Mickey Krause den Rang abgelaufen. Mit diesem Song, also dieses Jahr auf jeden Fall. Also Mickey Krause ist immer noch der King, aber trotzdem. Das Malaka des Scheiß drauf läuft rauf und runter da. Das ist da abnormal. Und morgen ist er da, in Aachen, im Codex. Peter Wackel mit all seinen aktuellen Hits. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Live am 10. August im Codex Club Aachen. Bei der Mallorca Beach Party. Mit Mega Beach Deko. Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle. Gino Wild. DJ Matze. Und vielen mehr. Am Samstag, 10. August im Codex Club Aachen. www.codex-club.de. Schalt das Radio an. Kein Vorverkauf, nur Abendkasse, alle kommen rein. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound. Den besten Charlie 2000. Der ist so gut gelaunt. So gut gelaunt, dass gar nichts weg. Seid ihr auch gut gelaunt nach Schwämmer? Ich hoffe doch. Wir haben Freitag und es geht ins Wochenende. Na denn los? Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil.

das Kung Fu Fighting ist ja von Carl Douglas aus den 60ern, der Nachtschwärmer. Das ist der Hammer. Und es kommt öfters vor in Mashups, da wird es sehr oft benutzt. Wow, sage ich da bloß. Oh ja, Nachtschwimmer, bitte besucht mich auf Facebook. Gebt ein Charlie 2000 in Buchstaben, ein Wort. Oder Charlie und 2000 in kleiner Abstand, aber alles nur in Buchstaben. Und schreibt was oder klickt irgendwo drauf. Ich würde mich freuen, allerdings hier im Studio kann ich es nicht sehen. Erst wenn ich nach Hause komme. Ich bin auch bei Wer kennt wen, WKW, da gilt das Gleiche. Hier ist der Freitag. Das Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Left a good job in the city, waking for the man every night and day. Also, Tina Turner, Creedence Clearwater Revival, und Al Witchy. Macht der Nummer 1 Hit Spaß! Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. The dark side. Wahnsinn, ne? Depeche Mode und Dark Side. Wir gehen in die Werbung. Ichi, nicht aufs Klo gehen. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. Wow.

Und genau an diesem Ort befindet sich auch das Burgrestaurant. Genießen Sie badische Küche, Cocktails, Events und einen herrlichen Blick auf das Rennstal. In der Gastronomie auf der Schauenburg in Oberkirch. Haarausfall? Na und? Wir haben die Lösung. www.herfex.de. Ihr Spezialist für Zweithaarlösungen ohne Operation. www.herfex.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Geht's ab. Ja, heute ist nämlich Hangover Beach Party. Natürlich ist wieder der Outdoor-Bereich geöffnet mit dem Riesenpool, Liegestühlen, Sand und so weiter. Dann gibt es pro Badeteil, also zum Beispiel Badehose, Bikini, Sonnenmilch, Badetuch, Quietsche, Entchen, Schwimmflügel gibt es pro Teil 5 Euro Bonusverzehr. Aber maximal nur 3 Stück und nur bis 24 Uhr. Ein Haken muss ja dran sein. Also heute und nach 23 Uhr nach meiner Sendung Maximum Clubbing direkt aus dem Club. Donnerstags ist das Codex natürlich auch geöffnet. Nerds Gone Wild. Euro Shooter Bar gibt es als Aktion. Bottle Aktion. Flotter Dreier Wodka Energy 4 Euro die ganze Nacht. Und mit Nerd Nachweis, Studentenpass. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Und dann kommt morgen Samstag. Peter Wackel. Aber nicht nur, die Mega Beach Party. Da wird das ganze Codex ein Malle-Tempel sein. Peter Wackel mit all seinen aktuellen Hits. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Live am 10. August im Codex Club Aachen. Bei der Mallorca Beach Party. Mit Mega Beach Deko. Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle. Gino Wild. DJ Matze. Und vielen mehr. Am Samstag, 10. August im Codex Club Aachen. www.codex-club.de. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Das ist ja irre. Abgefahren, was? Abgefahren. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Einfach der Hammer. Wow. Abgefahren. Ja, und das ist ein besonderer Wunsch. Ein besonderer Wunsch von 20 Mädels. Die wollen das Angie hören. Geschrieben hat die Claudia. Aber steht wieder nicht dabei. Woher? Ja, wie 20 Mädels und kein einziger Mann? Da muss ich sofort hin nachher. Remember

göttliche 80er. Hä? So, jetzt haben wir mal in die Mails reinschauen. Die Claudia mit den 10 oder 20 Frauen hat geschrieben, danke für das Lied von Angie, wir sind alle in Durmersheim, das Kreis Rastatt. Jetzt mal frech von uns gefragt, ist noch Self-Control drin? Ich muss mal schauen, hä? Ich muss noch Werbung machen, die doofe Witze-Ecke. Mal schauen, hä? Uwe aus Stuttgart hat auch geschrieben, der wünscht sich einen Sommerhit. Jetzt habe ich wieder das andere Mikrofon, hört sich besser an. Ne? Okay. Die doofe Witze-Ecke. Das, ja, ein älterer Herr kommt bei einem Hamburg-Besuch auf die Reeperbahn. Dort fragt eine Prostituierte nach dem Preis. Sie sagt 25 Euro auf dem Teppich, 100 auf dem Bett. Na, der Alte zögert nicht lange und gibt ihr einen 100er. Meint sie, siehste, ich hab doch gesagt, im Bett ist es bequemer. Und da sagt der ältere Mann, nee, ich möchte viermal Teppich bitte. Ja, yeah, das könnte ich gewesen sein. Viermal Teppich bitte. Einer aber noch. Kommt ein Betrunkener in die Kneipe. Am Tresen sitzen 11 Lilliputaner. Sagt er zum Wirt. Hey, was ist denn hier los? Ist der Kicker kaputt? Ja. Okay. Hatte schon bessere. Muskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Unfassbar. Das ist der Freitag. Ich sehe wunderbare Stimmen. Ich sehe verrückteste Rockband der Welt. Radio. Take me upstairs for a ride.

Laura Branigan. 22.52 Uhr, meine Minuten sind langsam gezählt. Allen ein schönes Wochenende wünscht Charlie 2000. Mein Freund, alles wieder bei der Erziehung seines Sohnes. Was ist dir wichtiger, Liebe oder Geld? Na Geld, damit kann man Liebe kaufen. Ja, das ist eine Abmischung von 2010. Ist etwas schneller, hä, als das Original. OL. So, wir ziehen uns dann nachher zurück, hä? Ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Ja, bei dir vielleicht schon. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Bitte, hier ist mein Hals. Spricht die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Vom Feind. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Echt jetzt? Also nur dran. Dude! Oh ja, Kelly, die Tochter von meinem Freund Al. Wie sieht's aus? Gehen wir dann morgen zu Peter Wackel oder wie ist das? Ich habe da einen anderen, Mr. Fletcher mit der Reinigung. Er hat einen Porsche, Kabelfernsehen und Herzbeschwerden. Das ist der Dank, Dankeschön. Die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll und ich hab keinen Plan, was ich mache. Denn irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat mich betrogen. Whatever. Ich hab dich, du hast mich und dann irgendjemand von uns beiden sich mal verpisst. War das sicher wegen Geld oder irgendeiner Chick? Ich bin frei, frei und steh wieder auf, ich bin allein und schrei. Es geht wieder raus, spring in die Live, fly und geh wieder raus und Zeitlupe in den Glock. Das hat ewig gebraucht, doch es ist Samstagnacht. Ich werd langsam wach und bezahl die erste Runde mit nem Handschlag. Pass, was geht ab? Bro, guck mal, das ist meine Welt. Meine Hobbys sind Schubsen oder Beinstellen oder hin und wieder bisschen Frauen auf der Couch. Manchmal allein und manchmal mit Frauen. Doch heute bin ich zum Glocken, nein, ich komme noch nicht heim. Wir feiern durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Nochmal schönen Dank an alle. Bist du bereit für den Weltuntergang? Ja, schlimmer als diese Show kann er nicht sein. 23 Uhr. Aus